Yeah. Bitte hör mir zu, jeder kann dir zuhören und ich sag's allen ganz ehrlich. Ich bin der TÜV, nenn dich jetzt Traumfrau bezeichnet. Total ausflippt, wenn du Traumfrau vorbeigehst. Der Typ, der es nicht lassen kann, an dich zu denken, weil du dich in seinem Herz verankert hast, du bist ein Engel. Du fliegst jedes Mal, wenn ich dich zu sehen bekomme. Du hast mein Herz und meine Seele genommen. Schenkst du dir auch gerne bis zum letzten Lebenstag. Aber nur wenn ich mit dir, Baby, bis zum letzten Leben darf. Jede deiner Bewegungen ist für mich ein Flügelschlag, mit dem du mir Freiheit schenkst, was ich übelst mag. Spüre lieber deine Anwesenheit, als allein zu sein, weil du mir verfehlst, will einfach bei dir sein, will dann abspüren, wenn wir zusammen sind, meine Hände um dein Herz legen, weil ich romantisch bin, will meine Augen schließen, nur dich im Kopf haben, weil du meine Liebe bist, werde ich mit allen noch warten. Baby, kannst du mir sagen, warum mein Herz schneller schlägt, wenn ich dich irgendwo auf der Welt hier sehe? Wieso geht die Sonne auf, obwohl es jeden Tag regnet? Warum bin ich dir als letztes Jahr begegnet? Warum liegt so eine große Mauer zwischen uns? Klar, mein Zug ist abgefahren, aber das ist nicht der Grund. Hab nie wirklich gewusst, was du über mich denkst. Ist nur ein Zug, der Richtung Edges und fährt und nicht bremst. Nach langem Schlaf öffnen sich dann endlich meine Augen. Hab alles nur geträumt, trau der Welt nicht keinen Glauben. Das Werk meiner Fantasie bleibt für mich ein Sonnenschein. Ich muss nur daran denken, damit für mich die Sonne scheint. Deine tiefen Augen sind braun und ewig strahlend. Würde Augenkontakt kosten, müsste ich dir die zahlen. Deine Lippen sind für mich eine Begierde der Lust. Du bist damit einverstanden, gebe ich hiermit den Kuss. Würdest du bei mir schlafen, dann wär ich übermüdet, weil du Prinzessin, während du schläfst, übel süß bist. Bist du mein Mädchen, dann zeig ich dich jedem Kumpel. Und jeder wird sagen, boah Junge, das Mädchen funkelt. Ich werd allen sagen, dass nur du mein Mädchen bist und dass es ohne dich für mich kein Leben gibt. Du bist und bleibst einfach eine unerreichte Frau, aber ich glaube, es wäre was geworden, meinst du auch? Baby, kannst du mir sagen, warum mein Herz schneller schlägt, wenn ich dich irgendwo auf der Welt hier sehe? Wieso geht die Sonne auf, obwohl es jeden Tag regnet? Warum bin ich dir als letztes Jahr begegnet? Warum liegt so eine große Mauer zwischen uns? Klar, mein Zug ist abgefahren, aber das ist nicht der Grund. Hab nie wirklich gewusst, was du über mich denkst. Ist nur ein Zug, der Richtung Edges und fährt und nicht bremst. Baby, kannst du mir sagen, warum mein Herz schneller schlägt, wenn ich dich irgendwo auf der Welt hier sehe? Wieso geht die Sonne auf, obwohl es jeden Tag regnet? Warum bin ich dir als letztes Jahr begegnet? Warum liegt so eine große Mauer zwischen uns? Klar, mein Zug ist abgefahren, aber das ist nicht der Grund. Hab nie wirklich gewusst, was du über mich denkst. Ist nur ein Zug, der Richtung Edges und fährt und nicht bremst. Thank you.